Der Weg ist weit, das Ziel ist nah, die Sterne stehen auf Gold, die Face Main auf dem Boden bleiben. Ein Kopf waschen kann nix schaden. Wer immer der Nasen noch weitergeht, kann nix falsch machen. Wer hier fällt, muss wieder aufstehen. Alles renkt sie ein. Die Dach sind lang genug.